Schönen guten Tag. Kiezbiografien, Ausgabe Nummer 18. Lutz Bonneberg bin ich und ich bin heute verabredet in Kreuzberg mit einem alten Kumpel von mir, Daniel Erdmann. Seines Zeichens Jazzmusiker, Jazzsaxophonist. Ne? Genau, kann man sagen. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag, den ich auch verlinken werde, aber ich möchte jetzt Daniel einfach die Möglichkeit geben, sich selbst vorzustellen. Daniel, hallo, vielen Dank, dass du da bist. Hallo Lutz, vielen Dank für die Einladung. Also eigentlich bist du ja jetzt bei mir, aber... Genau, du hast mich eingeladen in deinen Raum und ich lade dich zum Interview ein und dafür habe ich wieder einen Kaffee von dir gekriegt und irgendwie ist das sehr so, gut. So sollte es sein, ja. Und genau, also du hast ja schon gesagt, wie ich heiße, Daniel Erdmann. Ich spiele Saxophon seit 30 Jahren. 30? Ja. Wie sind die jetzt? Ich habe mit 11 angefangen. Stimmt, da steht in der Wikipedia auch drin. Das steht drin. Mit 11 Jahren. Ich weiß nicht, wer da Wikipedia-mäßig aktiv ist, aber das ist ja so, dass das kann ja jeder da Sachen eingeben, glaube ich. Ne? Aber nicht jeder kriegt einen Eintrag. Aha. Also ich habe zum Beispiel keinen, du bist einer der wenigen, die ich kenne, die einen Eintrag haben. Ja. Jedenfalls, genau, seit 30 Jahren mache ich das und habe auch vor, das weiter noch zu machen. Es ist ein Lebenserwerb. Das ist sozusagen, ja genau, das, was ich mache. Und seit ungefähr 20 Jahren, kann man sagen, lebe ich davon. So ungefähr. Ununterbrochen? Plus, minus, ja. Kontinuierlich. Ja. Mal mit mehr materiellen Mitteln und mal mit weniger. Aber genau, seit 10 Jahren... Also etwas länger sogar. Schon seit 15 Jahren gehe ich zwischen Paris und Berlin und jetzt zwischen Reims und Berlin hin und her. Was das Performen ist, was ja mein, weiter, aber es ist Wohnen ist das. Genau, so. Das ist mein, wo ich lebe halt, wo ich meine beiden Lebenspunkte habe. So. Also und Ja, was soll ich sagen? Das ist das Schwierige bei uns beiden ist, das steht jetzt nicht in der Wikipedia, aber Daniel und ich kennen uns seit dem Kindergarten. Genau. Haben die Grundschule besucht in Parallelklassen, dann war er mal kurz weg, das steht auch in der Wikipedia, in den Vereinigten Staaten mit seinen Eltern. Dann haben wir wieder die Schule gemeinsam geteilt, haben auch tatsächlich gemeinsam, ich mehr ambitionell Hobby, du dann schon ambitionell professionell mit der Perspektive Musik im Oberstufensegment gemacht. Ja. Und danach habe ich dann halt nicht mehr Musik gemacht, doch ich habe noch Musik gemacht, aber du hast es dann halt wirklich durchgezogen und bist dann halt professioneller Musiker geworden. Das machen auch vielleicht noch andere Menschen, aber ich saß heute zu Hause und dachte mir so, die Mehrheit der Menschheit ist garantiert nicht so unterwegs. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das Leben und die Perspektiven, mit denen man halt irgendwie den Alltag bewältigt, als professioneller Musiker, vielleicht auch noch in dem Segment Jazz, was sich vielleicht auch, da können wir darüber reden, vielleicht sich auch von anderen Segmenten unterscheidet. Ja. Aber das ist definitiv ein anderes Leben. Das Pendeln hattest du jetzt schon erwähnt. Also dieses Pendeln zwischen den Wohnorten. Und das ist aber auch Touren zum Beispiel mit dabei. Genau. Wie groß ist denn dein Radius, also dass du auftrittst? Wo spielst du überall? Wo halt Geld ist. Angefragt wird. Ne? Geld ist eine andere Sache. Also ich meine, es ist halt, das Finanzielle ist halt, jetzt im Gegensatz zu irgendwie Pop, Musikern oder so, oder Rockmusikern, die halt irgendwie vielleicht mit einer Band dann arbeiten und so ein Hit, solche Hits landen und so, und dann plötzlich ein riesen Geldfluss kommt, oder wo es halt nichts oder total viel ist, ne? Ja. Ist es bei uns eigentlich immer so ein, es ist jetzt nie ein Wahnsinn, aber es ist, und es kann auch mal sein, dass es wirklich ganz wenig ist, aber es hat sowas, schon eher was kontinuierlich kontinuierlich ist, oft was die Gagen angeht. Ist, wir werden damit, mit der Musik wird man auf keinen Fall reich. Aber man kann davon leben. Aber man kann davon leben, wenn man halt wirklich ständig dabei ist. Ja. Und man ist halt auch gefordert, einfach auch neue Projekte ständig zu machen, was ja auch interessant ist. Ja. Und ich arbeite auch gerne mit anderen Kunstformen zusammen, Tänzern und bildender Künste und so. Und genau, ich arbeite mit einem Maler zusammen, ich mit einem Dichter arbeite ich zusammen, aus Kamerun. Wie findet dann das da statt? Ist es sowas wie Action Painting dann? Oder ist es mit dem Maler machen wir es, der arbeitet mit Fotos aus der Presse von dem am Tag der Performance sozusagen, sucht er sich Fotos raus und verbindet die entweder. Mhm. Entweder macht eine neue Verbindung zwischen zwei Fotos, die er abmalt. Und währenddessen entweder, also es, bis jetzt ist es so, dass wir dann improvisieren dazu, dem, was er macht. Und es ist Action, ist es eigentlich nicht, ist eher langsam, was er macht. Das heißt aber, du lässt, also das, was du siehst, fließt in die Musik ein, die du erzeugst in dem Augenblick. Und das wiederum prägt ihn in der Art und Weise, genau, wie er das macht. Also eine Rückkopplung. Genau, das beeinflusst sich gegenseitig. Ja. Und also die Idee ist auch, dass die Bilder, die er malt, also die Fotos, dass man sie zusammen auswählt. Okay. Dass man auch Fotos vorschlägt, die man irgendwie in der Presse sieht an dem Tag. Man sucht irgendwie nach Bildern, die was bedeuten für einen. Und damit ist man dann praktisch auch mehr noch in einer Aussage über die Musik hinausgeht. Die Musik ist ja oft so abstrakt. Ne? Musik kann ja viel bedeuten eigentlich. Ist auch wie ein Kommentar eigentlich. Ne? Also weil du bist ja nicht neutral. Also wenn du schon in den Auswahlprozess integriert wirst, dann hast du offensichtlich, also dann zeigt dich irgendwas, dann beschäftigt dich irgendetwas oder du findest irgendwas einfach nur ästhetisch ansprechend. Aber was das auch immer ist, es ist halt die Grundlage darauf, um überhaupt eine Inspiration zu haben, das dann halt selber zu artikulieren in einer Kunstform. Genau, du kriegst damit überhaupt die Möglichkeit erstmal, genau wie mit Film. Also ich habe auch mit Film zusammengearbeitet, wo es halt auch, oder einfach auch ganz andere Sachen angesprochen werden können, die dann auch, wurden teilweise Texte, auch Texteinblendungen und so weiter. Und das ist mit dem Dichter ja genauso. Plötzlich hast du eine ganz konkrete Aussage. Die wir halt mit der Instrumentalmusik normalerweise nicht haben. Und das gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Sinn dann einfach geben. Ist das dann eher, in welchem Rahmen findet das dann statt? Im Live-Setting, im Studio-Setting? Ist es ein Konzept für den Moment oder wird das archiviert im Sinne von Dokumentation über Filme oder auf Datenträger? Mit dem Künstler ist so tatsächlich, dass auch das Bild genauso verschwindet wieder wie die Musik. Okay. Es bleibt nichts übrig. Es ist eine Performance, ne? Und er malt auf einem schwarzen Brett mit Kalkfarbe. Ja, also was er da aufträgt. Also es sind die Kreide. Kreide, genau, mit Kreide, die er da aufträgt. Flüssige Kreide. Und die nimmt mit einem Schwamm dann weg und mit dem Pinsel und Wasser kann er dann, malt er da praktisch. Und mit dann am Ende, wenn er fertig ist, wischt er das Ganze wieder weg. Was für ein Feedback kriegt ihr da für solche Projekte? Also Leute sind da wahrscheinlich, Leute wissen darüber, es ist irgendwie... Muss halt an den Orten sein, wo... Also bis jetzt haben wir das gespielt zur Eröffnung von so einem neuen Kulturzentrum. Da waren wir mehrere Tage dort, haben wir gespielt. Und oder in einem Museum, jetzt spielen wir im Museum. Mhm. Lange Nacht ist der Museen, so ist an, muss halt an Orten sein, wo das auch einen Sinn hat. Und das Feedback? Das Feedback ist... Kommen die Leute darauf klar? Oder? Ja, die kommen damit klar, weil das kurze Einheiten sind. Praktisch, ne? Bis jetzt, was wir gemacht haben, waren halt 20 Minuten Units sozusagen. Okay, also dann ein Bild 20 Minuten, eine Improvisation 20 Minuten zusammen. Fertig. Also kein Zeitdruck, kein Zeitstress, kein Druck von hinten, genau, dass ich noch woanders hin will, sondern das kriegt man halt mit und ist es in kleinen Häppchen verpackt quasi, dass man auch diskutieren kann. Genau. Und was hinterlässt das bei dir als Musiker dann? Also, weil das ist ja dann auch ein Feld gewesen wahrscheinlich, was ja, wenn du dann sagst, wo du wieder einpackst. Ist es auf jeden Fall, die Zeit ist vergangen und es ist nicht mehr so wie vorher war, sondern ein kleines bisschen anders. Also das scheint ja dann doch was anderes zu sein als das, was du vielleicht sonst machst, wie du komponierst oder wie du performst. Hm. Das ist ein gutes Gefühl? Also es ist auf jeden Fall klar, es ist anders, weil du halt die Aufmerksamkeit ist ja geteilt dann, ne, auch in dem Moment hast du eine andere Funktion natürlich auch als Ausübender. Du hast halt nicht nur, das ist nicht nur deine Stimme oder die, ne, mit den anderen Musikern, die da ist, wo man halt eine gemeinsame Sprache hat, sondern es ist praktisch noch eine Parallelsprache da, die zwar, wo man sich zurück gegenseitig beeinflussen kann und was auch im besten Fall ist, irgendwie so nah aneinander kommt, aber es wird nie so jetzt wie nur Musik sein, dass es dann halt, ne, so eine Einheit bildet. Und da, da ist es halt schon anderes, es ist ein anderes Spielen. Das Gefühl hinterher ist auch anders, ja, weil es halt nicht so eine, so ein klarer, das ist, hängt aber vielleicht eher davon ab, von den eigenen Erwartungen oder den eigenen Erfahrungen, so, ne, wenn man als Konzert und von einem normalen Konzert kommt, wo halt die Leute zum Konzert gehen, die Musiker sind da, die spielen ihr Konzert, dann wird applaudiert und man macht irgendwie noch eine Ansage und so weiter, wie es halt so routinemäßig eigentlich funktioniert. Und wenn das halt irgendwie nicht so ist, dann muss man erstmal wieder einen neuen, vielleicht eine neue, ein neues Gleichgewicht irgendwie auch für sich selber. Das ist spannend, also das finde ich interessant, weil das alles, was die Routine ein bisschen durchbricht, ist ja auch interessant. Routine, ich dachte nämlich auch gerade dran, also das ist ja echt ein künstlerischer Approach, ne? Also ich denke, im musikalischen Sektor, im instrumentalen Sektor gibt es wie in allen anderen Tätigkeitsbereichen das Handwerk, ja, und die Kunst, so ungefähr. Also du kannst ein guter Handwerker sein, irgendwie, und du kannst auch ein Künstler sein. Und gerade wenn es darum geht, vielleicht davon, also dass du sagen, das soll meinen Lebenserwerb darstellen. Viele sind halt, viele akzeptieren, sowohl das eine als auch das andere zu machen, weil wenn sie Pada brauchen, dann machen sie einen Job. Und danach verfolgen sie auch wieder ihre individuellen Projekte, die dann vielleicht das sind, was ich als künstlerisch bezeichnen würde. Die machen dann ihre eigenen Sachen dann wieder. Und das andere würden sie sagen, ja, das ist eine Auftragsarbeit. Meiner Wahrnehmung, wenn ich deine Biografie begleiten durfte, die letzten Jahrzehnte, dann hast du schon sehr, sehr viel künstlerische Moves in deiner Biografie. Und ich hatte auch immer den Eindruck, dass die das halt, dass du das genau so willst. Also der Wille und das Ziel. Ich weiß gar nicht, ob man das so... ganz hundertprozentig bewusst macht, ne? Also ich meine, wenn man sich überlegt, was man wirklich will, doch, weil das ist ein bewusster Prozess, doch, auf jeden Fall, aber will man sozusagen seine eigene Kreativität zum Ausdruck, ne, um irgendwas auszudrücken, benutzen, oder reicht es einem sozusagen den Job so erfüllen, ne? Ist man eher auf der Schiene, das ist ja keine Bewertung, also ohne das zu bewerten. Es ist, also es sind nur verschiedene Möglichkeiten, dieses Leben zu leben. Genau, es sind verschiedene Ansätze. Manche eben, wie du sagst, manche machen beides. Ich habe manchmal damit Schwierigkeiten gehabt, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin am falschen Ort, wenn ich spiele. Ne? Also, Stelle. Genau, und das ist nicht mein Spot, weil für mich ist es, war es schon immer eigentlich dieses, die Frage, was bedeutet es wirklich, was mache ich, ne, hier, also wozu irgendwie mache ich das, und das alleine, das nur das sozusagen das Spielen von Noten, das was kann ja dann eigentlich jeder sozusagen. Also nur das Instrument benutzen und die Töne richtig spielen ist kein, ist für mich jetzt nicht, es war für mich kein Ansporn, sagen wir mal, sondern ich, für mich war eigentlich die, immer die, die, was ich gerne wollte, war eigentlich selber auch, ne, Musik schreiben und die dann zum Leben bringen. Zum Aufführung bringen. So, ne? Schreiben, das ja. So wieder. Eine eigene Idee entwickeln, ja. So einen eigenen Sound entwickeln. Den hast du ja tatsächlich gekriegt irgendwie. Also nicht, dass ich derjenige bin, das jetzt irgendwie endgültig beurteilen könnte, aber ich erinnere mich jetzt gerade, wo du sagst, irgendwie während der Schulzeit habe, also nun gut, ich hatte dann halt diesen Kunstleistungskurs am Laufen und habe dann halt irgendwie auch, oder wir haben dann halt quasi gemeinsam teilweise, du hast mir geholfen bei Projekten. Also ich habe meistens dann halt mit Bewegtbild gearbeitet und ja, du hast dazu komponiert. Filmmusik. Genau, so, also oder beziehungsweise ja, auch da schon. Ein, einmal ging es andersrum sogar, da kann ich mich erinnern. Du hast Bilder gemacht zu der Musik. Ja. Auch das, ja? Ja, oh, also... Echt? Ja, weil ich glaube, das, es war so ein aus dem so ein Traveling dann. Ach so, ja, genau. Ja. Wir sind dann, das war kurz nach Mauerfall und wir sind mit dem Auto dann halt nach Sachsen-Anhalt rübergefahren und haben dann halt in so einem echt miesen November-Herbsttag alle möglichen Bilder mit der Videokamera aufgenommen und dann auch so Heizwerke, wo dann der Sicherheitsdienst rauskam und uns dann halt irgendwie fast die Kamera abnehmen wollte, sondern wir irgendwas gefilmt haben, was die nicht wollten, dass wir filmen, aber es war egal. Auf jeden Fall, genau, und dann hast du darüber Kadenzen gelegt. Mhm. Also du hast eine Permutation oder was auch immer da laufen lassen und ich habe dann halt wiederum das Rohmaterial dahingehend ausgewertet, dass es zu Musik eine Rhythmik ergeben hat irgendwie so. Und das war dann zumindest bis zu dem Zeitpunkt dann halt fertig. Mhm. Aber und genau daran habe ich jetzt auch gerade gedacht, an dieses Projekt, weil ich immer noch, wenn ich dann neue Sachen höre, bei Spotify oder ne, wo auch immer, der Fingerprint, also der Duktus des Musikers, um seinen Stil zu finden, war da tatsächlich angelegt. Es gibt immer noch bestimmte, ich nenne es immer Läufe oder Verhaltensweisen am Saxophon, ob es nun die Anblastechnik ist irgendwie so oder halt das Klappenspiel oder was auch immer. Sie haben sich kontinuierlich weiterentwickelt und sind aber in den groben Strukturen damals schon angelegt gewesen. Ich glaube, es ist fast eine Rückkehr sogar teilweise manchmal. Also man muss ja, also weil es gibt, wenn man studiert, ne, und so, dann und wenn man so das Instrument lernt und gerade im Jazz oder die ganzen großen Saxophonisten gibt es da, ne, den Coltrane und das ist jetzt der größte, aber wen es da alles... So, die gibt es noch die Cool-Jazz-Leute. Genau, und man arbeitet sich dann sozusagen da so ein bisschen durch. Ne? Und ja, man spielt dann halt irgendwie eine Zeit lang wie der, so ein bisschen eine Zeit lang wie der, so versucht das halt irgendwie zu imitieren, weil das ist ja auch die Möglichkeit, in diese Musik dann reinzukommen und das Feeling irgendwie und die Phrasierung nachzubekommen und so weiter. Und irgendwann ist halt die Frage, wer ist man selbst so, ne? Das ist eine Feldforschung. Also erarbeitest du erstmal das Feld und dann benutzt du die Ergebnisse, um dann weiterzuarbeiten für dich. Genau. Aber da muss man halt wieder dann natürlich zu sich zurückfinden irgendwie vielleicht. Also was spielt man da eigentlich selbst? Was will man eigentlich selber spielen? So. Und dann lässt man es mal wieder laufen einfach vielleicht. Und dann kommt man, glaube ich, automatisch zurück zu dem, was man vielleicht ursprünglich macht, wenn man noch nicht so weit ist, wenn man noch nicht so gut ist und das alles noch nicht so kann vielleicht, ne, technisch oder die Theorie und so erstmal so quasi diese arbeiten. Ganze Arbeit noch nicht gemacht hat, die man eigentlich als braucht, um wirklich frei zu sein darauf, weil darum geht's, finde ich, wenn man so viel, die ganze Arbeit geht ja nur darum, dass man halt alles machen kann, was man ausdrücken will auf ein Instrument. Manche können das mit weniger Technik natürlich auch und manche können es vielleicht schaffen es nicht, obwohl sie so eine Riesentechnik haben. Ne? Also obwohl sie quasi jedes Gemälde imitieren können nach Künstler, Pinselstrich, kommt nie ein eigenes Bild bei raus, sondern einen perfekten Fälscher. Ja, die gibt es ja. Perfekten Fälscher. Genau. Und eben um darauf zurückzukommen, Anspruch ist immer noch, also auch irgendwie dass ich was machen will, was ich selber bin. Aber ich spiele ja mit vielen Leuten, also ich spiele ja mit vielen unterschiedlichen Musikern, auch in deren Projekten und spiele Musik, spiele viel Musik von anderen. Und das inspiriert total und das bringt Ideen und es schafft irgendwie neue Sichtweisen und so. Das ist auch total interessant. Wie läuft die Kommunikation da ab? Weil ich kenne Leute, die quasi sich das Notenmaterial zuschicken und dann halt einen Take, eine Aufnahme quasi bekommen, um sich darauf vorzubereiten, dass dann halt ihren Part, dann trifft man sich und mit den vorbereiteten Elementen und arbeitet dann halt das endgültige Ding zusammen aus. Da gibt es dann halt aber die Vorlagen einer Person, die die Inspiration oder den Rahmen abstecken, worin sich die anderen halt bewegen. Wenn man jetzt deine Musik hört, also auch die Projekte, die unterschiedlichen, jetzt hat schon echt eine ganz schön abstrakte Ebene. Wie läuft denn die Kommunikation da? Weil das sind jetzt ja wahrscheinlich nicht einfach klassische Partituren, die ausgetauscht werden oder hier ist Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, sondern das sind ja ganz andere Konzepte, die dann halt zu diesem Jazz, den ihr macht, führen. Ja, das Wichtigste ist ja, also wenn ich eine Musik schreibe und für welche Musiker schreibe ich die, wie klingen die? Die Musiker, so, ne? Genau. Das heißt, du gehst erstmal empathisch ran. Ich gehe daran, was ich weiß, wie ich schreibe für ganz bestimmte Musiker. Ich schreibe anders für einen Gitarristen als für einen anderen. Okay. Ich weiß, mit wem ich das spiele und was sind seine Stärken und was sind wie kann er sich da am besten wie kann er am besten in dieser Musik glänzen und zum Gesamtsound das Beste dadurch beitragen. Und dann gehe ich meistens daran zu sagen, was ist der Sound, was will ich für einen Klang bei diesem Stück haben. Und es ist meistens ein Klang. Früher habe ich auch viel geschrieben, was dann so ein bisschen wie sich durchs Programm zu zappen fast schon, dass man solche Cuts hatte und so, die dann zu einem anderen Part übergingen. Oder wo man, ich habe eine Zeit lang viel geschrieben, dass ich ein Stück hatte, was ganz anders angefangen hat, als es aufgehört hat. Und die Idee war, und dann einfach die Ansage einfach, wir spielen diesen ersten Teil und dann improvisieren wir zu dem zweiten Teil hin. Die Aufgabe ist, da hinzukommen. Eine Brücke quasi zu bauen. Genau. Zusammen. Dass das einen Sinn ergibt, dass das beide zusammen Sinn ergibt. So. Aber im Moment schreibe ich eher Musik, die einen Sound hat, die einen Klang hat. Und ich versuche Melodien zu schreiben, die einfach sind. Klappt nicht immer. Weil die früher war es, aber es ist schon besser geworden als früher. Früher habe ich oft es geschafft, Stücke zu schreiben, die einfach klingen, aber extrem schwierig sind. Obwohl ich Stücke schreiben wollte, die einfach sind, aber schwierig klingen. Und jetzt ist es so, inzwischen schaffe ich es schon, einfache Sachen auch zu schreiben, die Essenz, es geht ja um irgendwie eine Essenz. Was ist die Essenz? Es wird für mich einfacher, die Essenz festzuhalten in einer Komposition, wenn man es so nennen darf. Ich bin ja kein Komponist in dem Sinne. Naja, Musiker, der halt seine eigenen Sachen macht. Ja, genau, aber Komponist ist nochmal ein anderer Beruf eigentlich, ein ganz anderer Beruf. Aber du schreibst schon klassische Noten. Ich schreibe schon alles auch noch mit der Hand und so. Ich schreibe ziemlich viel Musik, also für kleine Besetzungen, ne? Also nicht für größere Besetzungen. Und dann auch für die einzelnen Instrumente? Also, also egal, welcher Schlüssel vorne ist oder ob es nun halt irgendwie eine Klavier, also eine polyphone, harmonische Geschichte ist und eine melodische. Und die Drums, die sind ja auch dann nochmal anders. So. Kommt drauf an. Also Schlagzeug ist schreibe ich teilweise auf, oft aber nicht, weil ich oft weiß, dass die Schlagzeuger, mit denen ich spiele, wenn ich denen das sage, was ich mir da vorstelle, dass die, oder oft schon machen die das von alleine, so wie ich. Und genau, dann schreibt man halt für ein bestimmtes Projekt oder ein bestimmtes Programm und Ja, schreibt es wirklich auf die Musiker zu. Wenn ich die nicht so gut kenne, ich hatte ein neues Trio mit einem Geiger und einem Vibraphonisten angefangen. Und die beiden, mit denen habe ich noch nicht so lange, also ich habe eigentlich sehr wenig mit denen gespielt bis jetzt. Wo kommen die her? Also der Geiger ist aus Paris. Ja. Theo Sicaldi und Jim Hart, das ist ein Vibraphonist aus London, der jetzt aber auf dem Land wohnt, im Elsass. Im Elsass, also an der deutsch-französischen Grenze. Genau. Weil das ist ja auch echt, finde ich, also wenn man so liest, mit wem du zusammenarbeitest, welche Projekte, der Stil oder das Genre, das du halt irgendwie auch machst, ich weiß gar nicht, so tief bin ich in der Musikproduktionsszene nicht drin, aber es ist ein globales Projekt immer. Es sind zumindest die Namen deuten darauf hin, dass die Leute aus aller Herren Länder kommen. Und ja, also vermutlich wohnen sie nicht alle an einem Ort. Also nicht alle wohnen in Berlin oder in Paris, sondern wie sucht man sich die Leute zusammen und wie funktioniert das dann, zusammenzuführen? Im Gegensatz zu manchen Musikern, die halt, klar, die mehr verankert vielleicht in einer Stadt auch sind und die dann halt nur mit Leuten von da zusammenarbeiten. Das wird aber eher immer weniger. Also es ist schon so, dass durchs Hin und Her, das einfachere Reisen, wird es immer mehr so, dass man mit Musikern spielt, mit denen man halt wirklich was machen will. Und da ist es dann egal, ob die halt in der gleichen Stadt wohnen oder nicht. Ich meine, es wird natürlich schwieriger, wenn jemand in New York wohnt. Also dann ist es halt natürlich wird es schwieriger, eine Probe zu organisieren oder so. Das ist halt so eine Geldfrage dann auch. Ne? Aber jetzt zwischen Berlin und Paris zum Beispiel ist es nicht mehr so ein Problem. Ja. Und die Leute, die dich interessieren oder mit denen du was machen willst, es gibt ja ein Segment von Musikern, die haben sich so ein Standing erarbeitet und haben halt. Und dann nehme ich auch noch an deine Studienphase. Also es gab halt bestimmte Leute, mit denen würdest du gerne mal was machen. Ja. Aber da gab es dann halt auch diese klassische Hierarchie. Also ein etablierter Musiker, der halt auch busy ist, geschäftig. Und dann klopft man halt zwar so an und sagt, wieso habe ich gemacht so, ne? Und oder findet vielleicht auch ganz spannend, was man vielleicht gemacht hat, aber da gibt es halt dieses hierarchische Verhältnis, was nicht unbedingt sofort auf offene Türen stößt. Nee. So. Wie läuft es jetzt bei dir so? Also wie nimmst du Leute wahr, dass du merkst, du würdest gerne mit denen arbeiten? Oder beziehungsweise ist es nun mal so, dass halt irgendjemand hat ein Interesse, klopft an die Tür, putzt vielleicht auch ein bisschen Klinke, um jemanden anderes davon zu überzeugen, doch eine Kollaboration zu machen? Oder ist es einfacher mit den offenen Türen? Da sind ja oft auch Begegnungen, ne? Dass sich die Leute einfach... Muss man sagen. Also das ist jetzt bei mir nicht so oft, dass ich jetzt jemanden frage, ohne den vorher zu kennen oder dass man da weiß, es gibt irgendwie Sympathien oder so. Also nicht dieses, kannst du mir mal den vorstellen, weil ich würde gerne an den ran, um mit dem was zu machen. Also das ist ja Business eigentlich. Ja. Ein normaler Move. Aber ist vielleicht auch trotzdem nicht der Stil, den man fühlt. Ja, aber es ist auch gar nicht in dem... Ich meine, klar, früher, wie du gesagt hast, als ich da an der Eisler war, da gab es halt in der Berliner Szene so super Musiker, die für mich so die Musik gemacht haben, die ich halt auch, wo ich halt auch mich dazugehörig gefühlt habe schon und wo ich auch mit denen ich halt gerne arbeiten wollte und das hat, was dann halt auch nach und nach passiert ist, ne? Dadurch, dass ich halt Sachen angeboten habe, so oder eben durch Begegnungen, ne? Also wenn man sich dann kennenlernt und plötzlich merkt, irgendwie, man ist ja irgendwie auf einer Ebene vielleicht. So, ne? Und dann macht man halt nach und nach, probiert man halt mal, geht ja auch auf, dass man einfach sagt, okay, wir probieren einfach mal, machen eine Session, spielen einfach mal und sehen, was passiert. Also so ein Abklopfen erstmal. So. Genau, wenn das und also dass man jetzt irgendwie gleich so ein Projekt startet, ohne mal zusammen gespielt zu haben, ist eher untypisch, würde ich sagen. Außer du machst so eine Begegnung, ne? Es gibt ja auch, es wird auch manchmal von Veranstaltern also ein Clash, provoziert, wo die halt sagen, mit wem hast du noch nie zusammengespielt? Okay. Hast du auch mal? Ja, das passiert manchmal. Okay. Und spiel doch mal mit dem zusammen und dann sagt man, okay, oder man sagt, na, vielleicht ist das nicht so eine gute Idee. Kann das richtig in die Hose gehen oder geht es dann einfach mal auf so ein handwerkliches Niveau, wo man halt saubere Arbeit abliefert, weil man weiß, was man tut, weil man halt Profi ist und dann trennt sich die Wege oder ist das schon mal richtig in die Hose gegangen? Das beim habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass da schon mal was richtig in die Hose gegangen ist, weil das kann man ja auch schon ein bisschen dann beeinflussen. So, ne? Und das ist ja auch oft, wenn man mit wenn man so eine Begegnung hat, dann ist ja sowas wie beim so das erste Mal so, ne? Auch irgendwie. So, es hat was sehr Menschliches auch und jeder will sein Bestes geben und hat dadurch kann ja auch so eine Magie entstehen. Das ist ja wie wenn man jemanden kennenlernt oder sowas auch, ne? Und der erste Begegnung ist ja oft auch sehr. Ja, man merkt dann, dass man was, ne, auch so eine Chemie hat, dass da was ist, dann ist der erste, das erste Gespräch manchmal auch total so inspirierend, oder? Inspirierend und man denkt, wow, super und so. Und dann eher das zweite Mal, wenn man sich sieht, ist es schon normaler. Und dann versucht man es wieder, muss man erstmal vielleicht wiederfinden. Und in der Musik ist es oft so, ne, dass auch wenn du zum ersten Mal was spielst, hast du dieses Magische und das dann wieder zu finden, oft braucht man dafür dann ziemlich lange. Diverse Extra. Um dann wirklich, da muss man wirklich tief in die Materie eindringen. Also dieses First-Take-Ding hat ja auch sowas. Also ich habe auch CDs gemacht, wo ich irgendwie geglaubt habe, dass es eben dieses First-Take-Ding nicht sein kann, soll und dann bis zu 12, 13 Takes von jedem Stück wirklich die Musiker so gepusht habe und da passiert dann schon auch was anderes, aber trotzdem haben diese First Takes dann doch oft noch mehr, so, also weil es gibt, hat halt diese Frische, ne? In dieser Musik ist es halt so, dass es geht halt nicht unbedingt um die Perfektion, ne? Sondern es geht halt mehr, es muss halt leben. Und das ist ja genau wie bei bildender Kunst, wenn du ins Museum gehst, wenn du in die Gemäldegalerie gehst, welche Bilder irgendwie springen dich an irgendwie? Wo ist diese, welche haben diesen Ausdruck und dieses, was halt über die Technik hinausgeht. Ne? Und da ist halt auch ein interessanter Punkt. So, was ist plötzlich, genau, was Wie schafft man das, und über dieses Perfekte hinauszugehen? Über Perfekte. Also ne, darüber hinauszugehen, dass es man jetzt einfach ein fertiges, gutes Produkt sozusagen da so einspielt. Man spielt irgendwie ein Stück und es ist alles richtig, aber es hat überhaupt ist tot halt im Grunde. Das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache. Wenn du live spielst, hast du ja immer dieses. Ich meine, wenn es in dem Moment, das ist halt, ich meine, es ist eine Musik vom Moment, so vom, wie nennt man das, der Moment der, ja, also Präsenz, genau, der Echtzeit. Es ist in dem Moment passiert es und man ist, muss da total nah halt an der, ne, dran sein. Im Studio wiederum? Und im Studio weißt du halt, ne, das ist halt nicht wie im Konzert, einfach warme Luft ist, die dann verschwindet, sondern es ist halt was bleibt. Und es bleibt natürlich nur ein Abbild dessen eigentlich, ne? So, also das, was du. Ja, die Dose ist halt nicht das, was du spielst. Also Konzertsaal ist besser, genau, die Scheiße halt zu hören als die Dose. Schwingung sozusagen, ne? Direkt. Aber das dann zu schaffen, sowas raufzukriegen, dieses Lebendige und dieses ohne es zu übertreiben. Und was angenehm ist auch noch, ne? Was irgendwie eine gute Energie da aufs Band zu kriegen, das ist ziemlich schwierig. Und dafür muss man, also glaube ich, viel, das glaube ich, wahrscheinlich viel machen einfach auch. Ist das ein bisschen wie, wo gehobelt wird, da fallen Späne? Also du hast viel Ausschuss, um dann halt irgendwie die, also das so arbeiten ja viele, die vielleicht nicht ganz genau wissen, was sie tun. Mhm. Sie machen, ne, irgendwie, und dann bleiben halt da Dinge und das kommt aufs Album, weil cool. So, immer weniger auch aus, also man hat sich so an diese ökonomischen Verhältnisse auch gewöhnt, dass man halt, dass eine Platte heutzutage, also unsere CDs werden in, die meisten sind in 1,5 Tagen eingespielt. Okay. Komplett. Das heißt, ihr habt einerseits nicht gar nicht die Zeit eingeplant, irgendwie das immer wieder zu machen, aber ihr könnt auch nicht alles Mögliche noch da reinwerfen, um dann halt das Beste sich rauszunehmen, sondern ihr müsst schon wissen, was ihr tut. Genau, es muss eigentlich das Beste sofort sein, und wenn es das nicht ist, es gibt auch verdammt viele CDs, die, also Aufnahmen, die nicht rausgekommen sind, weil wir halt gesagt haben, okay, da ist es halt nicht passiert, dann ist es halt ein, ist es halt so besser. Wie ist denn das, wenn man jetzt den Wikipedia-Artikel oder auch jetzt auf der Homepage von dir, da kann man ja die Veröffentlichungen sowohl unter deinem Namen als aber auch da, wo du mitgearbeitet hast, in Projekten nachlesen. So. Mhm. Und das ist eigentlich wie ein Kalender. Jedes Jahr ist da was. Also geht es nicht darum, dass man halt irgendwie unter einem eigenen Namen alle 3 Jahre irgendwie was rausbringt, sondern wie du sagtest, irgendwie man ist ja permanent am Machen mit anderen. Mhm. Was, also ist das einfach so, weil der Jazzbereich, in dem du dich bewegst, ist von dir verlangt, weil es Standard ist? Oder warum wird produziert, aber halt unter unterschiedlichen Namen und stilistisch vielleicht irgendwie in einem bestimmten Spektrum? Ja. Na, das ist halt, ich meine, es gibt Musiker, die das auch nicht mitmachen, so, ne? Was ich auch mehr und mehr verstehe, muss ich sagen, dass man halt nicht so viel, dass man nicht unbedingt jedes Projekt eine CD braucht, so, ne? So wie es eigentlich früher war. Es war halt eine Zeit lang einfach so. Ich habe das Gefühl, das ändert sich jetzt wieder. Aber das, früher war es halt so, man hat auf jedem, überall wo man mitgespielt hat, jedes Projekt hat da auch eine CD aufgenommen, fertig. Und dann noch eine und dann noch eine eventuell. So, und ich meine, für eine Dokumentation einer Biografie ist das also wie so ein Bewerbungskatalog, weißt du? Also so schön, das ist das und das. Und da kann sich jeder gerne einen Blick darüber verschaffen, was man alles gemacht hat. Dafür gibt es Beweise. Ja. Und aber du meinst jetzt irgendwie, erstens, welche Zeit von damals, wo es nicht so war, meinst du? Und warum verändert sich das jetzt? Also bei mir habe ich das Gefühl, dass ich eher jetzt wenn ich eine Aufnahme mache, dann will ich halt vielleicht mehr, also mein Anspruch wird vielleicht größer. Ich will damit vielleicht mehr Aussagen. Das kann ich mir, also das ist, ich habe weniger Lust, einfach, ne, einfach eine, ja, machen wir mal eine CD. So. Also das sind quasi größere Statements, also eher so Abschnitte. Die das ist mehr genau wirklich einen künstlerischen Inhalt, dass der klarer ist, was es eigentlich ist, so, wozu, warum. Mhm. Und das ist eher wie ein Buch ist, wie ein Roman oder so, statt wie irgendwie so ein Band, wo halt einfach verschiedene Sachen drin sind. Mehr ein Roman so als Digest. Novellen irgendwie sozusagen. Okay. Vielleicht. Ich habe ja eine Zeit lang auch Interviews halt aus dem Hip-Hop-Feld gemacht oder im Rap-Geschehen, und da war eine Künstler, meinte dann halt in dem Interview, naja, wir leben halt in Zeiten, wenn du nicht kontinuierlich lieferst, dann bist du nicht mehr im Bewusstsein der Leute und bist weg vom Fenster. Mhm. Du musst quasi. Ne? Und also ein gut Ding will Weile haben, war da der falsche Rat in dem Augenblick. Ja. Sondern die haben einfach quasi Angst, dass sie dem Affen nicht mehr Futter geben und dann letztendlich selber darunter zu leiden haben. Mhm. Genau das Gegenteil von dem etwas Gutes Abgehangenes rauszubringen, beziehungsweise die waren ja in Panik. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also es ist auch, und da ist es ein Dilemma. Man ist ja in diesem Dilemma natürlich. Dass man auf der einen Seite soll die Inspirationen, ne, von selber kommen. Und am besten ist es, wenn man, also wenn ich zum Beispiel Musik schreibe für ein Projekt, dann muss, dann passieren auch Sachen, aber die werden oftmals mehr dann weggeschmissen als die von selber entstehen. Wenn man dann plötzlich nämlich die Zeit hat, ne, und wenn man nicht nur irgendwie 2 Tage, ich muss jetzt noch 3 Stücke fertig schreiben sozusagen, sondern man hat mal 2 Wochen Zeit und lässt es einfach so passieren, dann ist es schon was anderes. Es ist schon eine, also Zeit ist auf jeden Fall wertvoll, was, und die Zeit zu das ist ein Dilemma. Wir leben in einer, man hat das Gefühl, man muss irgendwie dabei sein. Das ist ja auch, ne? Man sieht halt alles, was passiert und so. Und klar, dann vielleicht ist es natürlich etwas, was über das Schaffen des Musikers dann halt hinausgeht, weil der Musiker als solches nur wiederum als Künstler Zeit, Kind seiner Zeit ist. Also das, ich glaube, Dromologie, rasender Stillstand, also die Bedingungen, in denen wir leben, also Spaß vorhin vom Fliegen, ne, irgendwie, und Zeit, das Verhältnis von Zeit und Raum hat sich halt einfach verändert. Ich finde, beim Jazz kann man das vielleicht sogar ganz gut festmachen, weil wenn du halt irgendwie von Coltrane Leuten sprichst, dann hast du halt Alben, die sind in den 40er, 50er, 60er Jahren aufgenommen worden. 60er, gut, da fliegen wir jetzt auch kein Thema mehr. Irgendwie so. Aber trotzdem war die Geschwindigkeit und die Quantität der, nicht mal Innovation, sondern der Produkte, die gekommen sind und derer, die es machen, noch nicht so breit getreten. Ja. Und das ist ja das, eine Konsequenz der Globalisierung oder der Globalität. Was ich höre da ein bisschen so raus bei dir auch, wenn du sagst, dann, naja, das ändert sich auch gerade wieder, dass nicht man sich dahin zurückwünscht, wo quasi andere mal waren und man glaubt zu wissen, wie sie gelebt haben zu dem Zeitpunkt, sondern das klingt eher wie so eine ganz bewusst gesetzte Bremse, die dir gut tun soll, weil du selber merkst, dass du eigentlich viel, also dass du Gefahr läufst, unter den Bedingungen, in denen du jetzt lebst, heiß zu laufen. Das ist ein Phänomen, was du auf unterschiedlichsten Ebenen unserer Gesellschaft findest, gerade dieses Heißlaufen. Ökonomisches Heißlaufen, politisches Heißlaufen. Ja, aber das Individuum ist ja davon nicht ausgeschlossen. Absolut. So, und wenn du halt irgendwie tatsächlich Zeit und Raum ohnehin schon als Musiker, also du benutzt die Werkzeuge unserer Burnout Zeit. Burnout nennt man das dann, das Heißlaufen. Vielleicht, ja. Aber du musst ja nicht fertig werden und weinend in der Ecke sitzen und einen Psychiater erstmal oder einen Coach dir reinholen, um dann halt was anders zu machen, sondern die Art und Weise, wie du etwas machst. Ja. Und unter welchen Bedingungen die Produkte, die du ja sehr wohl weiterhin erstellen kannst, passieren. Das kostet ja Kraft und Widerstand dann teilweise auch, weil nichts ist einfacher, als mit dem Fluss zu, mit dem Strom zu schwimmen. Ja. So. Gut, naja, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Also mit dem Strom zu schwimmen ist in dem Fall ja auch, den Strom, den gibt's halt nicht mehr so wirklich. Diesen Strom in dem Business. in dem Jazz, irgendwie in der Jazzwelt. Also, das ist zu atomisiert. Das ist halt, es gibt halt, eigentlich ist das, das, was im Moment passiert, ist eben, es gibt einfach unendlich viele Sachen, die erscheinen, ja. CDs, das ist irgendwie LPs jetzt auch und irgendwie manche Sachen, die dann halt nur online irgendwie Download sind und so weiter. Und jeder von den Leuten, die das halt machen, will halt natürlich, dass sein Ding irgendwie durchkommt, gehört wird und oder auch. Oder manche kümmern sich auch vielleicht nicht drum, gibt es auch. Aber jedenfalls gibt es einfach eine unglaubliche Masse an Sachen. Und da in dem Moment ist es für mich logisch zu sagen, irgendwie, ich mache halt ein bisschen weniger und dafür versuche ich da mehr rein zu tun in das, was ich mache. Und ohne zu wissen, ob es sich rechnet. Ohne zu wissen, das ist gerade im Moment so ein bisschen die... Das Experiment läuft. Mhm. Und ich bin gespannt, was passiert im Moment. Weil es gibt im Moment sind halt ein paar Sachen, die rausgekommen sind. Und ich weiß auch schon, was, also ich arbeite jetzt auch an dem, was danach kommt. Ja, ich bin gespannt, wie sich das, wie sich das entwickelt, auf jeden Fall, weil das sind Sachen, in die ich teilweise sehr viel Energie reingesteckt habe. Ja. Auch nochmal zurückzukommen auf das, was ich schon angedeutet, also fragen wollte. Mhm. Meine Wahrnehmung schon seit den 90ern, damals war halt Berlin noch nicht ganz mit Telefon verdrahtet. Ja, und Funktelefone in den 90ern waren auch nicht günstig im Unterhalt. Mhm. Und wenn du im Ostteil der Stadt gewohnt hattest und ein bisschen geschäftsmäßig unterwegs war, blieb dir nichts anderes als ein Funktelefon zu besitzen. Ja. Und du hattest ja halt dieses Telefon, so eine kleine smarte Antenne und so. Ach, klappt nicht. Ich weiß gar nicht, wie das Netz hieß. C-Netz? Das Netz, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, es ist... Es gab nicht so viele Anbieter, aber ich will auch nicht abschränken, aber das Telefon klingelte oder du sagtest, ich muss mal telefonieren. Und das war Business machen. Mhm. Als Musiker musst du in dem Segment, wo du dich bewegst, halt irgendwie Sachen anschubsen oder Kontakt halten oder nachhaken oder wie auch immer. Sachen, die ich glaube, die auch in der Musikschule ehrlicherweise auch schon vermittelt bekommen habt und nicht in so einer komischen Künstlerwolke erzogen wurde. So. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich gewesen. Also im Kern geht es ja um die Musik, die du machst und und damit die verbundene Biografie oder die Entwicklung als Mensch, als Künstler. So. Aber was ist das, was dir persönlich am schwersten fällt, um das zu tun, was du eigentlich möchtest? Um da hinzukommen, ne, zu dem Moment. Ja, du siehst diese Ränder da, wo es Reibung gibt, ne, wo du dich vielleicht manchmal überwinden musst. Oder ja, das ist schon ein, sich selbst zu verkaufen, fällt mir schwer. Mhm. Also das sozusagen dann so was anzubieten, jemandem was zu schicken, ist leicht. Ne? Irgendwie eine CD oder sowas. Und das mache ich auch nicht mehr alleine. Labels sind damit bei. Ja, ich habe in Berlin einen Booker, so heißt es, Booking, der das halt macht. Aber das Ganze halt, man muss auch noch mitarbeiten. Ja, also ein bisschen, weil das läuft ja auch oft über persönliche Kontakte dann so. Und manche hat er halt und manche hab ich mehr und so. Und dann ist das zusammen. Aber ich bin da sehr froh, dass das nicht mehr alles so selber machen, dass ich das nicht mehr selber mache. Sondern dadurch hat man halt mehr Zeit für andere Sachen, aber dieses eben sich zu verkaufen, so das ist schwer und wenn ich die Wahl habe, sozusagen mich selber vor die Wahl stelle, ob ich übe oder mich um Business sozusagen kümmere, dann übe ich lieber. Das Kerngeschäft. Und manche Sachen bleiben dann halt so ein bisschen auf der Strecke. Okay. Und das schiebt man nach hinten. Also ich hab Sachen, die ich nach hinten schiebe und wo ich bleib lieber in der Musik. Aber ich habe gelernt. Und ich habe ja in Frankreich auch meine eigene so eine Kompanie, so ein Verein gegründet. Okay. Wo ich halt auch, aber auch mit Hilfe von Leuten natürlich, geht auch nicht alleine, so Fördergelder, so Anträge noch. Okay. Gibt es die jetzt? Also französischer Kultur. Ja, französische Kulturförderung ist ja besser strukturiert als die Deutsche oftmals. Ja, noch schauen wir mal, was jetzt passiert. Jetzt gab es ja gestern den ersten Wahlgang von der Regionalwahl. Okay. Und in Frankreich, es gab leider einen sehr starken Backlash. Ja, die Front National hat stark zugenommen. Oh, wow. Auf der regionalen Ebene. Regional nicht nur ist es Süden, sondern auch nee, im Osten auch in der Region, wo okay. der ich auch bin. Die große Ostregion heißt vom Elsass bis nach bis in die Nähe von Paris sozusagen okay. schon. Und da sind die auf 35%. Und das ist ein Zeichen der Zeit, ne? Also wir leben halt in politisch eher konservativen Tendenzen. Nach dem tollen, lustigen Europa kommt jetzt irgendwie das. Ja. Problematische Europa und dementsprechend reagieren die Nationalstaaten mit den nationalen Gedanken und damit sind wir eher im konservativen Bereich gelandet. Ja, klar, aber das hat halt natürlich direkte Auswirkungen auf die Kulturpolitik. Also ne, wie in Holland, was da passiert ist mit der Kulturpolitik, als die ganz Rechten da an die Macht kamen und so, gleich erstmal 50% das Kulturbudget, was ich gehört habe. Ne? Ich weiß ja auch nicht, das jetzt so stimmt, aber. Das ist natürlich auch dann so der liberale Gedanke dahinter unter Umständen. Ne? Also früher sagt man immer so Jazz, 5% der Musik, ne? 5% also der Menschen mögen, ertragen, wie auch immer, Jazz, ja, irgendwie so. Und das ist nun mal, also im Sinne eines Marktliberalismus, wo man halt sagt, wenn viele Leute es mögen, naja, ob es dann gut sein muss, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall halt, du produzierst halt für einen Markt. Ja. Irgendwie so, und danach richtest du dich dann halt auch aus. Und solche Tendenzen werden ja auch stärker, wenn die Akzeptanz 5% der Musik oder 5% der Kultur nicht mehr zu fördern, durchbrechen. Ja, dann gibt es dann eine Mainstreamisierung, weil wovon soll man sonst leben? Wenn es nicht tatsächlich auch eine Unterstützung gibt. Weil man sagt, irgendwie, das ist uns eine blühende Kulturlandschaft wert. Na ja, gut. Ja, man wird sehen. Langsam. Ja, man wird sehen, was da passiert. Es kann sehr starken Einschnitte bedeuten. Jedenfalls, aber was ich eigentlich da sagen wollte, genau, ist eben über diese, dadurch, dass ich eben mich da praktisch strukturiert habe mit dieser Kompanie, da werden auch Prozesse in Gang gesetzt, die halt eine künstlerische Reflexion, was will man eigentlich, was, ne, weil man halt eben da alles also durch Anträge ausformulieren muss und so weiter. Das bringt einen, hat mich sehr, also hat mich wirklich sehr stark auf die, wie sagt man da auch, in mir klar gemacht, was ich eigentlich. Also so eine Spur. Auf eine Spur gebracht, genau, wo ich halt denke, ich will das irgendwie machen und versuche alles dafür. So, ne? Das ist wieder, genau. Da ist halt eine Motivation auch dafür da, dann da dafür zu arbeiten und zu sagen. Und es ist auch interessant, Leute kennenzulernen, die im Kulturbetrieb arbeiten. Mhm. Ja, also die Geld über Gelder entscheiden zum Beispiel. Das ist eigentlich eine total interessante Sache, weil mit denen man sonst nicht so viel zu tun hat. Also ich wenn zumindest du nicht. Wirst als Künstler, genau, du spielst halt irgendwo und dann siehst du halt jemanden, du triffst vielleicht mal so jemanden und dir wird vorgestellt und sagst, das ist der, hat hier im Kulturministerium, bla bla. Na, guten Tag und so, super. Aber das war's dann. Aber wenn du dich tatsächlich mit dem mal 2 Stunden hinsetzt und unterhältst darüber, was der für eventuell für dich tun kann und was der für Ideen hat und so. Okay. Und das ist schon sehr interessant. Also ist ein interessanter Input oft einfach. Ja, weil er ganz von einer ganz anderen Seite kommt. Genau. Segment. Und sehr positives Feedback habe ich bekommen, muss ich sagen. Für das, was du tust. Ja, mit der Kompanie, die ich halt vor einem Jahr gegründet habe und dann einfach da hingegangen bin zu den Stellen, zu den Kommune, Land, Staat. Mhm. Muss ich sagen, also das war eine sehr positive Aufnahme. Und da ist es egal, ich weiß gar nicht, du wirst wahrscheinlich deutsche Staatsangehörigkeit? Ja, habe ich. Ne? Ja. Also ich weiß gar nicht, ob du die abgeben müsstest, wenn du die französische Staatsangehörigkeit annimmst? Nee, ich arbeite daran, also ich muss mich jetzt mal darum kümmern. Ich möchte eigentlich die doppelte. Geht das, ja? Ja, es okay. ist zwischen Deutschland und Frankreich möglich. Aber das ist jetzt irgendwie kein Grund, dass du als Deutscher in Frankreich arbeitest oder auch eine, also als Künstler. Mhm. Das heißt, wenn du eine Förderung beanträgst für das, was du tust, unterscheiden die nicht zwischen Franzosen, und Europäern oder wie auch immer, sondern irgendwie kriegst du positives Feedback, ja, hast du gesagt. Meiner Erfahrung nach nicht. Also gibt es keine Diskriminierung oder gibt es auch keine Regeln oder sowas, die jetzt sagen, du als musst so lange in Frankreich. Das ist ja auch ein, der Verein ist ja auch, ist halt in Frankreich, ist ein französischer Verein. Die Kompanie hat ja auch, das ist ja eine Form, dass die halt ein Verein, der meine, der sozusagen meine Arbeit, also meine Projekte fördert. Und das sind Leute, die halt die ihre Zeit dafür investieren, sozusagen. Also die, das Modell gibt es in Deutschland eigentlich nicht so, ne? Oder gibt es da was Vergleichbares wie eine Kompanie? Ich weiß nicht, in Deutschland ist es ja eher dann, ist der Status, auch Künstlerstatus, ein ganz anderer. In Frankreich ist man ja als Künstler, Musiker eher, hat man halt diesen intermittent du Spektakel, heißt das, ne? Das ist so eine Art Abzweigung vom Arbeitslosensystem für Künstler. Und da ist man praktisch nicht selbstständig wie in Deutschland, sondern man ist arbeitslos, so, aber hat den Freiraum, Kunst zu machen. Genau, Arbeitszeit, Teilzeit arbeitslos. Kann okay. Man sagen. Eigentlich ist man von jedem Konzert, was man macht, da wird man angestellt. Mhm. Man hat halt immer wieder ein Angestelltenverhältnis von 12 Stunden. Okay, für jedes Konzert, was du machst. Genau. Das heißt, irgendwie, um nicht ganz arbeitslos zu sein, musst du Konzerte machen oder halt Projekte schieben, wo klar wird, dass du 12 Stunden Zeit angestellt, temporär angestellt bist. Genau. Das ist ein bisschen wieder, nein, nicht ganz, der feste, freie Status. Immer wieder angemeldet, abgemeldet, angemeldet, abgemeldet. Genau, ja, so ist es eigentlich. Also, und da hast du halt praktisch jedes Mal einen so einen Vertrag und das ist ein Contrat, Durée déterminé, also das ist ein Teilzeitvertrag. Arbeitsvertrag. Genau. Ich würde gerne nochmal auf das Thema hingehen, welche Rolle Digitalisierung für dein Musikgenre spielt. Also in den letzten Jahrzehnten hat sich ja die sowohl Produktion als aber auch die Aufzeichnung und Bearbeitung von fertigen Stücken ins Digitale bewegt. Ja. Quasi man kann ganz viele Takes aufnehmen, die brauchen keinen Platz, ja, und wie auch immer. Mhm. Und es gibt auch Musik, die halt mittlerweile, also in ihrer instrumentalen Struktur vollständig am Rechner entsteht. Mhm. Hier bei euch treffen sich immer noch Menschen mit physischen Instrumenten, ja, irgendwie so, und benutzen die Akustik, die klassische, um halt zu musizieren. So. Ja. Und da geht man halt nicht drüber über irgendwie ein Playback oder wie auch immer, sondern das entsteht halt im Raum. Ja. Aber trotzdem habt ihr ganz viele CDs produziert und jetzt ist auch dann die Bewegung von Datenträgern oder Tonträgern hinweg in die Cloud, ins Virtuelle. Mhm. Das betrifft ja auch den Jazz. Ja. Wie nimmt diese zeitgenössische Jazzszene solche Tendenzen wahr? Weil eigentlich hat sich seit den 60er Jahren, was das Spielen angeht, nicht viel geändert. Also das Performen angeht, aber trotzdem seid ihr Teil dieser Zeit. Ja. Naja, es gibt schon einige, die dann halt natürlich auch diese elektronische Musik mit einbinden. So, ne? Und dann gibt es auch sogar Remixes und so teilweise. Auch, ja. Von der Musik, also Leute, die schon teilweise das benutzen, aber dann nochmal sogar ein Remix kommt davon. Es gibt schon. Ich persönlich habe damit noch nicht so viel Kontakt, bin aber auch nicht dagegen oder so. Es ist einfach auch nicht so passiert. Und ich benutze teilweise für Projekte auch elektronische Mittel, Hilfsmittel, ja. Computer und iPad. Man ist ja auch teilweise einfach nur hilfreich, aber es strukturiert trotzdem aber auch oftmals den Arbeitsprozess und begrenzt ihn auch damit, weil also frei im Metrum, ja, irgendwie in der Art und Weise, das kannst du zwar auch mit, du könntest mal eine Maschine rechnen lassen und die Klänge benutzen, um dich davon inspirieren zu lassen, ja. Aber es ist nicht das, was man dann halt als Komponieren am Computer bezeichnet oder halt in den Parametern arbeitet, die halt die Software einem vorgibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es hinderlich ist für den Jazz, sich zu sehr mit solchen Dingen zu beschäftigen. Es kommt auch an, wie man es benutzt. Also wenn du zum Beispiel Leute, die irgendwie ein Chaos-Pad benutzen und dann irgendwie da Sounds durchjagen, ohne jetzt irgendwie diese rhythmischen Elemente zu nehmen, sondern einfach nur Klänge damit verändern. Also Layers. Genau, und irgendwie das da irgendwas reinsenden, Signal reinsenden und den Klang damit verändern, das erweitert ja eher das Spektrum dann. Von der Seite, wo du herkommst, schon. Gleichzeitig kann man schon rausfinden, welche Maschine wie klingt. Also, er hat ein Chaos-Pad benutzt. Oder, das ist ja typisch Ableton. Also, wo es interessant, finde ich, wird für unsere Musik, ist es, wenn jemand es schafft, ein Geräusch, also einen Ton zu triggern oder so und dann einen Sound dazu zu legen, wo man dann halt nicht mehr genau weiß, wo die Balance zwischen dem akustischen und dem elektronischen Signal so ausbalanciert ist, dass es halt einen neuen Sound gibt, den es nur so geben kann. Das Dritte. Das, wie er spielt mit diesem mit diesem Zusatz. Ne, irgendwie. Machen hauptsächlich Schlagzeuger. Die können das tatsächlich gut. Ja, die können das, weil die halt wie triggern. Genau, ne, am Schlagzeug solche Triggermikrofone benutzen können und dann das dazu legen. Bei Saxophon ist es, ich habe auch probiert mit Effektgeräten und sowas zu arbeiten, aber die habe ich alle wieder verkauft. Schon, ja. Ja, weil ich den Sound eigentlich am akustischen Klang eigentlich am liebsten mag von meinem Instrument. Oh, ich erinnere mich ja auch, also du spielst ihn selber, ne? Mhm. Und wir so, also die Frage, was für ein Saxophon? Also die Leute haben sich auf den Weg gemacht und haben halt irgendwie gehört, da hat jemand einen Selma Mark, was auch immer, halt zu verkaufen. Mhm. Und dann spielt man das Pro. Also das ist ja ein bisschen so wie hier dieses Märchen mit dem Schuh. Ja? Blut ist ein Schuh. Ja, irgendwie so, du probierst das Instrument und das eine Instrument passt, das andere passt gar nicht. Mhm. So gesehen, wenn es wirklich darum geht, das optimale Instrument für sich selbst zu finden, was halt Dinge möglich macht, die interessanterweise ein Yamaha-Saxophon Jahrgang 2013 nicht möglich macht. Irgendwie so. Warum willst du dann digitale Geräte benutzen, um darüber, also das, du machst damit ja nichts besser, als wenn du auf der Suche nach Essenz bist. Ja, es kommt noch an, wo man da hinkommt zu dieser Essenz. Eben, darum geht es ja. Es geht eben um die Essenz, ne? Und mit welchen formalen Mitteln benutzt man, um eine Essenz zu kriegen. Um ihn irgendwo vorzustoßen. Manche brauchen halt dafür viele müssen immer wieder Neues ausprobieren auch. Ja. Und manche können das mit einem ganz kleinen Ding machen. Also es ist vielleicht nicht ist ja auch nicht die gleiche Essenz unbedingt so, ne? Nee, ist anders. Und aber wenn es die gibt, diese Essenz, dann ist alles gut. Es gibt auch kein dieses stilistische Ding, ist für mich auch völlig unwichtig. Okay. Was wir jetzt, ich nenne es halt Jazz, was ich mache, okay, weil es das wahrscheinlich auch irgendwie ist, was dem am nächsten, es kommt dem irgendwie am nächsten, aber. Welche Schubfach brauche ich? Jazz. Ja, irgendwie. Meine CDs stehen bei. Eigentlich würde ich es am liebsten nur Musik nennen. Ja, aber. Das ist der Wunsch der Musiker. Ja, aber es ist halt schwierig, ne? Es braucht halt irgendwie so eine. Label. Ja. Genau. Kategorie. Und, aber letzten Endes geht es wirklich, es geht darum, es muss diese Essenz haben, das ist wichtig. Und das Formelle ist, ich habe oft das Gefühl, dass auch eben das Formelle über der Essenz steht. Ne? Und da ist es auch ein stetiger Kampf, bei der Essenz zu bleiben. Mhm. Gerade wenn du im Konzertbetrieb auch tätig bist. So, ne? Dass du halt da, dass das, was man macht, dass das immer diese Essenz hat. Und diese Tiefe halt irgendwie, oder wie man es nennt, Tiefe, also ist vielleicht ein bisschen pathetisch. Aber und welche Mittel man dann dafür benutzt, bleibt ihm selbst überlassen. Ist eben, was braucht man, ne? Ist eigentlich die Tätigkeit, also des Musikmachens, eine rationale Tätigkeit? Also weil, also du suchst ja nach Worten, um Dinge zu beschreiben, ne? Mhm. Aber sie sind einfach nicht standardisiert. Mhm. Es gibt keine Standardisierung in der Sprache, die man nutzen kann, um über Musik zu reden. Du bewegst dich ja da tatsächlich auch in nicht unbedingt digitalen Räumlichkeiten, wo es um Nullen und Einsen geht, wo jedes Ding seinen Platz hat, ja? Wo es Excel regiert. Also es ist alles einzuordnen eigentlich. Es ist ich finde es sehr analog wie vorhin auch schon eigentlich zum Leben. Wie man braucht halt so eine Ausgeglichenheit, ne, zwischen dem Rationalen und dem Emotionalen irgendwie. Für mich in der Musik suche ich das und im Leben ja irgendwie auch. Also das halt. Ich zwar Sachen verstehe und nicht nur nach meinen irgendwie, dass man halt nicht sich auf alle so drauf schmeißt, nur wenn man jetzt das will irgendwie, sondern man überlegt ja auch, und genauso ist es in der Musik auch irgendwie, man überlegt schon. Es gibt ein rationales Gebilde und es gibt halt dieses, das Gefühlte, was man da halt rein. Außer man macht halt eine rein intellektuelle Musik. Das gibt es ja auch. Also die auch, nur ja. Konzept. Man hat halt ein Konzept. Cage und, hat ganz viel. Genau, man geht halt nur von der Seite daran und es hat halt keine Emotionen. Nee, das nicht. Also ich liebe diese Musik, weil es gibt so Klicker-Klacker-Musik, ja, die ja klingt wie ein kaputter CD-Player oder so. Ja. Aber sie ist hochgradig maschinell, unerbittlich und total klar. Also sie ist komplex, aber du hast immer das Gefühl, irgendwie so, es ist eine ganz klare Linie. Genau. Da gibt es keine Grauzonen. Ja. Es ist, ist wie ein kalter Wintermorgen. So, total frostig. So, ja, wie klar. Kaltes, klares Wasser. Interessant. Also interessante Sachen ist das, aber es ist dieses. Aber das Emotionale ist ja was anderes. Also das Emotionale eben ist, was man dann halt so schwer beschreiben kann auf eine Art. Ne? Mhm. Und was halt für jeden auch irgendwie anders ist. Das ist witzig, weil das ist ja eigentlich zutiefst, also menschlich, wenn ich jetzt noch meine Reste der vergleichenden Musikwissenschaft, die ich mal angefangen habe zu studieren, zusammen klaue, ja, dann würde ich halt sagen, dass man mit diesem Emotionalen, also emotional an so etwas ranzugehen, eine Artikulationsform namens Musik in der Kunst dann zu erzeugen, viel stärker noch in dem ist, was man als ursprünglich menschlich bezeichnet und Mensch als menschliches Bedürfnis, als die Standardisierung. Also Menschen sind halt nicht zwingend rational. Nicht irre, sie sind nicht irrational, aber unrational. Also schwer vorherzusehen, schwer zu kalkulieren, statistisch eigentlich nicht fassbar. Ja. Prognostisch scheiße. Und diese Musik geht halt auch diesen Weg. Ja, also achten auf jeden Fall. Prognostisch schwer zu kriegenden. Aber das ist halt seit Menschen, also das ist eigentlich der nahtlose Weg, glaube ich, den Menschen in ihrer künstlerischen Artikulation genommen haben. Mhm. Die Maschinen haben dazu jetzt einfach, dann wird man halt eher zum Programmierer. Also man füttert die Maschinen. Mhm. Aber das Instrument zu füttern ist, glaube ich, noch was anderes. Das Instrument selbst, ich wundere mich, dass ich das Wort Selma noch weiß. ist es das Instrument, was du schon irgendwann mal dann mit Anfang 20 erworben hast und das begleitet dich jetzt dein Leben? Oder hast du immer wieder auch Momente gehabt, wo man dann halt dann doch den alten, gut gedienten Transporter eintauschen will in ein neues Fahrzeug, welches einfach zeitgemäße Qualitäten mit sich bringt? Also ich spiele hauptsächlich auf dem Instrument noch, was ich, das habe ich, ja, ich glaube mit 18 habe ich das gekauft. Meine Eltern haben mir Geld für den Führerschein gegeben. Und du hast das in der Saxophon investiert. Ich habe das, das für Saxophon. Weißt du noch was über das Instrument, wo es herkam? Ja, das ist, hat jemand in, ich bin eigentlich viel rumgefahren, auch so, also bin auch nach Paris gefahren, habe da ein paar ausprobiert, ein paar Instrumente, so das zweite Hand, ne, über so Kleinanzeigen und so weiter. Und in Deutschland auch einige, also die ganzen Händler abgefahren und so weiter, aber es war für mich nichts dabei. Und dann irgendwann habe ich halt dieses in Hannover, also ganz erstaunlicherweise, ne, war halt, hat halt ein Saxophonist sein zweites Horn verkauft, Mark 6. Und das war für mich total super. Also das hab ich dann gekauft und habe ich immer noch. Und ich meine, ich habe ein anderes, noch ein zweites Horn, das ist kein Selma, das ist ein Buffet. Ein französisches habe ich in Berlin gekauft, was ich halt gekauft habe, weil mir das andere zu... das wollte ich nicht mehr mitnehmen auf Touren, Tourneen, die, wo ich nicht genau wusste, ob ich es mit ins Flugzeug nehmen kann und so weiter, in Mittelamerika und so. Achso, falls du wegkommst, oder? Falls du das, ja, du weißt ja nie, wenn du unterwegs bist und dann gibst du das, musst du es aufgeben und dann ist es halt Matsch am Ende. Achso, also kriegst du es zwar wieder, aber nicht mehr in dem Zustand und scheiße, oder die Versicherung, ist es kaputt. Ist eben, es ist keine Sache der Versicherung, sondern das Instrument wieder zu kriegen, ist halt schwierig. Dann so. Und jetzt habe ich aber letztes Jahr, nee, dieses Jahr war ich bei Selma mal in Paris und habe die neuen Hörner ausprobiert und die sind gar nicht schlecht. Ja. Also ist es nicht mehr so unbedingt ein Problem. Also das ist wirklich, und zwar die neuen Selma, es gibt ein Modell, was halt wirklich so eine Art Neuempfinden von dem Mark 6 ist, was ich habe. Also es ist wirklich sehr nah dran. Und also es geht um das Spüren tatsächlich dann, ne? Und wie würde ich sagen? Also, so eine Patina. So eine... Ich war da ein paar Stunden, habe da drauf gespielt und ich hätte es am liebsten mitgenommen. Schon. Also es ist schon sehr gut. Wie teuer sind solche Teile dann halt in der Liga? Das kostet, glaube ich, ich weiß es nicht, so ist für um die 5.000 Euro. Ach so, na gut. Saxophone halt sind nicht so teuer. Ja. Also es ist jetzt nicht so, wie wenn du jetzt einen Cello kaufst oder so. Also es sind die maximalen Preise für Tenorsaxophone sind da irgendwie 7.000 oder 8.000 Euro oder sowas. Selbst wenn sie schon also älter sind und einen Ruf haben. Ja, ja. Also höher gehen die kaum. Also vielleicht dann ausnahmsweise, wenn der irgendwer mal, wenn weiß nicht, vielleicht wenn Coltrane drauf gespielt hat oder so Sammlerinstrumente. Ja gut, drauf gespielt hat, seinen Namen reingeritzt. Der Saba hängt noch dran. Vielleicht 5.000 Euro mehr. DNA von Coltrane. Ich habe mal auf einem Mundstück von Coltrane gespielt, aber es war ein Mundstück vermutlich. War nicht so toll. Wobei, letztendlich ist das in das Kopfkino. Ja, klar. Wie dem auch sei. Aber ja, das mit Instrumenten ist schon... es geht halt immer weiter, auch Mundstücke und so weiter. Also jetzt bin ich bei Wandoren so ein bisschen. Hab da ein neues Mundstück und so. Und also, das hat mich eigentlich nie so richtig interessiert. Aber jetzt, dieses Jahr ist da irgendwie was passiert. Also nicht so, Gearporn ist jetzt nicht so. Ist zentral. Nicht mein, nee, ist halt, ich hab wirklich fast 20 Jahre auf dem gleichen Instrument mit dem gleichen Mundstück gespielt. Also, ja, ich habe das Gefühl, dass das auch, also. Man lernt das Instrument dann ja kennen. Und gerade wenn es ein rein mechanisches Instrument ist, es ist zwar eine Baureihe, aber jedes Instrument hat dann halt seine ganz individuellen, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich, wenn du halt irgendwie die Klappen mit neuem Leder beziehen lässt, dann hat das definitiv einen Effekt, der dieses Mark 6 von dem anderen Mark 6 dann unterscheiden wird. Und das ist halt dein Mark 6. Ich hatte am S-Bogen ein Problem, habe ich mit einem, da war was drin stecken geblieben, dann wollte ich das mit dem Schraubenzieher rausmachen und habe ein Loch reingemacht. Oh. Und dann hat der Typ das zugelötet. Okay. Wieder. Also so oder geschweißt, ich weiß auch nicht, mit so Silber. Ich denke, löten wird. Und es klingt besser. Es klingt besser, ja. Besser als wenn er so klingt nicht mehr, das ist voll stumpf. Ich hatte echt Angst, aber es war. Hat vielleicht dadurch so ein bisschen mehr Masse bekommen. Okay, und irgendwie hat schon ist gleich die Luftsäule ganz anders. Ich weiß auch nicht, was hat das, was war das nicht schlecht. Ja. Ein weiteres Segment, wir müssen auch irgendwann mal zum Schluss kommen, wenn wir irgendwie die originären 90 Minuten ungefähr einhalten wollen. was ich glaube, tja, was halt das Musikerleben, was du dir nun aufgebaut hast, von anderen Leben unterscheidet, auch, zumindest auch von meinem Leben, meinem schlichten Standardleben dieser Gesellschaft, ist, wie kriegt man die einzelnen Bedürfnisse als Mensch zusammen? Also du musst reisen. Es gibt Leute, die sind auf Montage, auf Bohrinseln, sind auch lange nicht da, ne? Und die haben ein ähnliches Problem, vielleicht wenn ich jetzt frage, wie geht das mit Bedürfnissen wie Familie zusammen? Was reisen kann, fällt manchen Menschen leicht und für manche ist es die Belastung, die freuen sich Kulakeks, wenn sie wieder zu Hause sind, weil das ist dann die Identität von Heimat. Ja. Ja, und wem Heimat ist da, wo man seinen Hut hinhängt vielleicht. Und muss ja gar nicht jetzt irgendwie urdeutsch sein. Ne? Ja. Welche Herausforderungen hast du da? Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also, wenn man halt eine Woche unterwegs ist, ist zum Beispiel, ne, ich meine, da ist es nicht so ein Problem. Wenn du jetzt irgendwie einen Monat unterwegs bist, ist es schon wieder anders. Also, ich habe schon die erste, als mein Sohn gerade noch, als der angefangen hat, um mich zu erkennen, irgendwie in ein paar Monaten, weiß also, nicht mehr. Also, Papa? So, ne, mit Freude und so. Und da war ich mal 3 Wochen auf Tour, weiß ich noch, und bin wiedergekommen. Da war vollkommen auf dem... wusste nicht mehr, glaube ich. Und das ist schon, das ist dann natürlich schon schwierig, oder wenn man dann nach 2 Wochen nach Hause kommt und gefragt wird, ob man jetzt nie wieder wegfährt und am nächsten Tag muss man wieder 10 Tage auf Tour gehen, dann ist es, das sind schon eher schwierige Momente natürlich. Auf der anderen Seite, wenn ich zu Hause bin, bin ich halt voll zu Hause auch. Also man kann sagen, wenn ich irgendwie auf Tour bin, bin ich natürlich komplett weg, aber wenn ich zu Hause bin, wenn ich mal irgendwie 2 Wochen zu Hause bin und übe und irgendwie nur meine Sachen mache, dann bin ich einfach von morgens bis abends da. Und wenn dann irgendwie, und dann, ne, bin ich halt auch für die Familie da, so in der Zeit voll und nicht irgendwie jeden Tag. Es ist halt ein anderes Gleichgewicht, ne? Bist dann halt nicht jeden Abend kommst du irgendwie von der Arbeit nach Hause. Wieder zu Hause. Oh, manche kommen, manche kommen um 18 Uhr, manche kommen auch erst um 20 Uhr. Mhm. Manche, ich meine, das sagt ja auch bei jedem. Jeder muss halt seine Balance da irgendwie finden. Ja. So. Und da ist es schon ziemlich krass, ne? Also diese Blöcke, die man halt nicht da ist, abgesehen davon. Also gut, das die junge Biografie hat halt wenig Erinnerungen, ja. Und wer ist dieser Mann? Ne? Und das ist ja wahrscheinlich auch nur einmal passiert. Aber das Team, was ich da, also als Kind lebst du ja in den Bedingungen, die dich umgeben, und die sind deine Welt. Ja. Also du kannst es vielleicht noch dann halt im Grundschulalter halt sehen, wie die anderen leben, und man triffst die Unterscheidungen halt irgendwie so und fragst dich irgendwie, wieso ist es bei denen so und bei uns anders oder so. Aber trotzdem wächst du da halt in Bedingungen rein. Du könntest diese Entscheidung allerdings nicht alleine tragen, weil irgendwie, wenn du jetzt nicht da bist und dann halt auch hinterher gefragt wirst, irgendwie gehst du nie wieder weg. Ja, und du weißt, ich kann mir jetzt nicht schwerlich erklären, dass das mein Beruf ist. Und dann brauchst du ein Backup. Also wer dann halt irgendwie das klären muss, ist dann die Person, meistens dann halt die Lebensgefährtin, die dann halt zu Hause bleibt und überhaupt das in der Lage ist und mitzieht, das aufzufangen. Ja, ja, genau. Irgendwie so, weil du brauchst auch die Akzeptanz, das tun zu können, was du tust. Auf jeden Fall, sonst funktioniert es nicht. Ja. Und das ist bei mir glücklicherweise, das ist natürlich auch, was musste sich auch einspielen, so, ne? Aber das funktioniert so, wie es jetzt ist, gut. Also ich habe das Gefühl für alle. Ich weiß es natürlich nicht, ganz nicht hundertprozentig. Nach 2 Wochen sturmfrei Google. Aber es ist halt einfach so, wie das Leben jetzt für uns zusammen so ist. Und ihr hattet auch genug Zeit, euch das aufzubauen. Also genau. Ich glaube, schwieriger wäre es, wenn eine bestehende Konstellation unter Bedingungen des klassischen 9 to 5 oder was, ja, irgendwie existiert, irgendwie so alle schon wissen, was, wie das so funktioniert. Und plötzlich kommt dann halt einer und sagt, ach übrigens, ich habe meinen Job gewechselt. Ich bin jetzt tatsächlich auf Tournee. Komme dann. Da haben dann die Leute dann mehr zu schlucken, als wenn man halt von vornherein genau, weiß, weil ihr seid, also die Mutter deiner Kinder, die ich ja nun auch noch von die her kenne, ihr seid ja schon ewig quasi zusammen. Also sie kennt dich eigentlich nicht anders. Genau. Ja. Was bestimmt da weniger Reibung verursacht, günstigstenfalls, als es bei anderen verursachen könnte. Hast du schon mal jemanden getroffen, der halt seine professionelle Nagel hängen musste, weil einfach die Dinge nicht mehr zusammenzubringen waren? Oder geht eher dann die Beziehung kaputt und man bleibt bei des Schusters leisten? Ich kenne Kollegen, bei denen es schwieriger ist. Hm. Die für die es sehr schwierig ist. Also, aber jetzt Beziehungen, die deswegen kaputt gegangen sind, direkt deswegen, weiß ich keine. Und auch Musiker, die jetzt aufgehört haben, deswegen habe ich auch noch nie von gehört. Na, das ist ja, das ist eigentlich ein sehr optimistischer Ausklang für ein Interview, wenn man eine persönliche Frage am Ende stellt. So. Dann, weiß ich nicht, gibt es noch irgendwas von deiner Seite aus, worüber du gerne reden würdest? Weil ich habe zwar jetzt so einen Umschlag gemacht, aus den unterschiedlichen Feldern eines Menschseins. Nee, also namens einiges bei einiges angesprochen. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich noch 3 Stunden so weitermachen, aber dann sprengt es den... Ja, wenn ich ganz viele Kommentare kriege im Internet, dass halt 2 gemacht werden sollen, dann kommen wir noch vorbei. Okay. Ansonsten sind, glaube ich, die 90 Minuten jetzt mit dem Richtwert tatsächlich wieder mal die Ziellinie erreicht. Und somit möchte ich mich bei dir bedanken für dieses Gespräch. Gleichfalls. Und ich bedanke mich auch bei jedem, der jetzt die Zeit nimmt, in diesen schnellen Zeiten und das Interesse hat, solche biografischen Geschichten ja auch sich anzuhören, obwohl sie vielleicht sein eigenes Leben so gar nicht betreffen. Also, aber ich glaube, das ist sehr wertvoll und sollte nicht untergehen, sich die Zeit zu nehmen, mal sich in die Schuhe anderer Leute zu versetzen. Also bedanke ich mich auch an den werten, bei den werten Zuhörern, nicht bei denen, an den Schuhen der werten Zuhörer bedanke ich mich, weil sie da standen, wo sie sind. Egal, Quatsch. Ja, das waren die Kiezbiografien. Die gesunde Ausgabe Nummer 18, dieses Mal in Kreuzberg in der Küche von dem Jazz-Saxophonisten Daniel Erdmann. Dankeschön. Danke und auch. Auf Wiedersehen, nie wieder hören. Bis dann. Ciao.